sein Diener. Ei, das laute Fein, denn heutzutage groß und klein von ungefähr zusammenrennen und gleich von Dienstbegierde brennen. Da bückt sich nicht der Kopf allein, da kratzt nicht nur ein jedes Bein, der angemaßte Liebesschein erfordert auch dies Wort zu hören. Sein Diener. Sollt ich dergleichen tun? Nein, nein, ich gehe keine Knechtschaft ein. Wem ich mich soll verbunden nennen, muss erst mir seine Kundschaft gönnen. Wo nicht, so mag ein anderer sein.